einmal kommt irgendwer von irgendwoher und nimmt ein kleines Herzchen mit und macht dich glücklich. Frag dich von wo, frag dich wieso, küss und sei froh. Die Liebe kommt inkognito und macht dich glücklich. Denk nicht an morgen und füge dich still. Geh mit der Liebe, denn die weiß immer, was sie will. Irgendeinmal kommt irgendwer von irgendwoher und nimmt ein kleines Herzchen mit und du bist glücklich.